Deutschlandfunk Kultur. Frühkritik. Es gibt in diesem Jahr nur einen deutschen Film im Wettbewerb bei den Filmfestspielen in Venedig, aber das ist nun in der Tat nicht irgendeiner. Es ist der neue Film von Florian Henkel von Donnersmarck und der Film hatte gestern in Venedig Premiere. Wir wollen über diese Premiere und natürlich vor allen Dingen über diesen Film mit Anke Lewicke reden. Unsere Kritikerin ist vor Ort in Venedig. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Dieter Kassel. Lassen Sie uns doch einfach mit den ersten Reaktionen anfangen, nachdem der Film gezeigt wurde. Wie waren denn die Reaktionen? Wie war die Stimmung? Also man kann sagen, dass der Film bei der internationalen Presse viel wohlwollender aufgenommen wurde als von der deutschsprachigen. Bei der Pressekonferenz kamen die kritischen Fragen dann auch von deutschen Journalisten und Journalistinnen, die Donnersmarck teilweise aus seiner Souveränität herausgeholt haben. Man merkt einfach, dass es eine große Spannung und Anspannung um den Film gibt. Donnersmarck möchte sein Comeback feiern und wenn man ein großes Kino wie er machen möchte, muss man aber sehr darauf achten, dass man sich nicht allzu sehr an Klischees bedient, politische und historische Zusammenhänge nicht zu sehr vereinfacht. Da ahne ich jetzt schon ein bisschen was, aber bevor wir auf die konkrete Kritik kommen zu diesem Film, Ihre, erstmal was zum Inhalt. Worum konkret geht es denn in dem Film? Also es geht eben um drei Abschnitte deutscher Geschichte. Also Richter hat ja seine Kindheit und Jugend während des Zweiten Weltkrieges in Dresden gebracht. Dann geht es um seine beginnende Karriere, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Staatsmaler in der DDR. Und dann die Flucht mit seiner Frau Elli in die BRD Anfang der 60er Jahre. Dann das Studium an der Kunstakademie in Düsseldorf. Und der Film basiert ja auf einem Buch von Jürgen Schreiber. Und der Journalist hat ja herausgefunden, dass der Schwiegervater von Richter an den Euthanasieprogramm in der Nazizeit verwickelt war, den auch eben Richters Tante Marianne zum Opfer gefallen ist. Im Film wird das alles sehr zugespitzt erzählt. Das darf man ja noch unter künstlerischer Freiheit verbuchen. Und ich glaube, dass Donnersmarck sich dafür entschieden hat, weil jetzt ist er der allwissende Erzähler. Also wir haben auch als Zuschauer immer einen Wissensvorsprung und sehen eben dabei zu, wie Richter in seiner Kunst deutsche Traumata verarbeitet zum Ausdruck bringt, ohne dass er das eigentlich weiß, also unbewusst. Und er hat ja tatsächlich seinen Schwiegervater, den SS-Schwiegervater und seine ermordete Tante immer wieder die Familienfotos abgemalt und dabei so mit Unschärfen verfremdet. Sie haben ja selber gerade nochmal auffällig betont, dass man künstlerische Freiheit hat als Regisseur eines solchen Filmes. Und ich ahne es schon, aber die hat er ein bisschen zu viel ausgenutzt. Wo haben Sie Bedenken? Ja, ich finde, dass das ein sehr konservatives, sondern letztlich sogar auch reaktionäres Geschichtsbild ist, das dadurch entsteht, in welche Zusammenhänge er historische Ereignisse stellt und wie Donnersmarck sie dann auch visuell darstellt. Also der von Sebastian Koch gespielte Arzt und spätere Schwiegervater wird nach dem Zweiten Weltkrieg von den Russen verhaftet und dann zeigt die Kamera deren Befehlshaber so von unten, das Gesicht ist dann so diabolisch verzerrt. Dabei ist doch Kochs Figur der Täter. Also da findet eine Verschiebung statt. Und eigentlich gibt es ja ein ästhetisch-moralisches Tabu, dass das Grauen in der Gaskammer nicht abgebildet werden kann, weil es unvorstellbar ist, weil keiner die Gaskammer überlebt hat. Donnersmarck zeigt jedoch die Ermordung der Tante in der Gaskammer in aller Ausführlichkeit. Dazu gibt es noch ein religiöses Stück von Händel. Und diese Szene überblendet er dann mit fallenden deutschen Soldaten und gemäldeartigen Aufnahmen vom brennenden Dresden nach den Bombenabwürfen. Und da kann man sich nur fragen, soll hier eine Tat die andere aufwiegen? Welche Fatalität wird hier eigentlich erzeugt? Er hat ja, also Florian Henkel von Donnersmarck, sich Gedanken über Kunst gemacht. Wir haben das vor ungefähr 20 Minuten nach einem ganz kleinen Interviewausschnitt gehört. Und es muss ja um Kunst unter anderem hier gehen. Es geht ja um einen Künstler. Wie wird denn die Kunst hier in Szene gesetzt? Ja, also durch diese allwissende Position findet eigentlich eine Reduzierung der Kunst statt. Die Bilder können wir nur noch auf eine Lesart sehen. Und da mal eine kleine Parenthese. Julian Schnabel hat hier im Venedig im Wettbewerb auch einen Film über Vincent van Gogh vorgestellt. Mit Van Gogh laufen wir durch die Landschaft und Er schaut die sich an und wir spüren, er sieht, was wir eigentlich nicht sehen. Das sehen wir aber später auf seinen Gemälden. Also so ein Entstehungsprozess fehlt hier völlig. Und auch ich finde, es ist einfach ein völlig konservatives Kunstbild. Also zu Beginn des Films sehen wir einfach Lars Eidinger als Museumsführer. Er geht durch eine Ausstellung sogenannter entarteter Kunst, erklärt, warum die Bilder schund sind. Wenn Richter später an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert, gibt es eine ähnliche Fahrt. Und da werden einfach die ganzen Sachen der jungen Studenten total veralbert. Man hat noch Lars Eidingers Kommentare im Hinterkopf und auch die Kamera übernimmt auch so seinen verachtungsvollen Blick, wenn sie dann so über installative und performative Kunst geht. Und da frage ich mich einfach, warum muss das Umfeld von Gerhard Richter in Düsseldorf die anderen Studenten so vorgeführt werden? Das tut doch nicht zur Geschichte bei. Anke Lewicke über den neuen Film von Florian Henkel von Donnersmarck, Werk ohne Namen, der gestern bei den Filmfestspielen die Premiere hatte und der einzige deutsche Wettbewerbsbeitrag in diesem Jahr ist. Frau Lewicke, auch wenn das eher schlechte Nachrichten jetzt von Ihnen waren, vielen Dank. Bitte, tschüss. Tschüss.